der Weg zurück ins Heimatland, so weit, so weit. Doch wo die Sterne stehen am Waldesrand, blüht die neue Zeit, neue Zeit. Jeder wahre Männer lebt, den Heim denkt sich an dir. Ja, weit ist der Weg zurück ins Heimatland. Heimat!